Woldemar, die Honneurs des Hauses machend, was er bei seiner intimen Stellung durfte, hatte den Professor bis auf den Korridor geleitet und ihm hier den Künstlermantel umgegeben, den er in unverändertem Schnitt seit seinen Romtagen trug. Es war ein Radmantel, dazu ein Kalabreser von Seidenfilz. »Er ist doch auf seine Weise nicht übel«, sagte Woldemar, als er bei den Damen wieder eintrat. »An einem starken Selbstbewusstsein, dran er wohl leidet, darf man heutzutage nicht Anstoß nehmen, vorausgesetzt, dass die Tatsachen es einigermaßen rechtfertigen.« »Ein starkes Selbstbewusstsein ist nie gerechtfertigt«, sagte Armgard, »Bismarck vielleicht ausgenommen. Das heißt also, in jedem Jahrhundert einer.« »Wonach Cujacius, günstigstenfalls, der Zweite wäre«, lachte Woldemar. »Wie steht's eigentlich mit ihm? Ich habe nie von ihm gehört, was aber nicht viel besagen will, namentlich nachdem ich Millet und Millet glücklich verwechselt habe. Nun geht alles so in einem hin. Ist er ein Mann, den ich eigentlich kennen müsste?« »Das hängt ganz davon ab«, sagte Melusine, »wie Sie sich einschätzen. Haben Sie den Ehrgeiz, nicht bloß den eigentlichen alten Giotto von Florenz zu kennen, sondern auch all die Giottinos, die neuerdings in Ostelbien von Rittergut zu Rittergut ziehen, um für Kunst und Christentum ein Übriges zu leisten? So müssten Sie Cujacius freilich kennen. Er hat da die große Lieferung. Ist übrigens lange nicht das Schlimmste. Selbst seine Gegner, und er hat deren ein gerüttelt und geschüttelt Maß, gestehen ihm ein hübsches Talent zu. Nur verdirbt er alles durch seinen Dünkel. Und so hat er denn keine Freunde, trotzdem er beständig von Richtungsgenossen spricht und auch heute widersprach. Gerade diese Richtungsgenossen aber hat er aufs Entschiedenste gegen sich, was übrigens nicht bloß an ihm, sondern auch an den Genossen liegt. Gerade die, die dasselbe Ziel verfolgen, bekämpfen sich immer am heftigsten untereinander, vor allem auf christlichem Gebiet, auch wenn es sich nicht um christliche Dogmen, sondern bloß um christliche Kunst handelt. Zu des Professors Lieblingswendungen zählt die, dass er in der Tradition stehe, was ihm indessen nur Spott und Achselzucken einträgt. Einer seiner Richtungsgenossen, als ob er mich persönlich dafür hätte verantwortlich machen wollen, fragte mich erst neulich voll ironischer Teilnahme, »Steht denn Ihr Cujacius immer noch in der Tradition?« Und als ich ihm antwortete, »Sie spötteln darüber«, »hat er denn aber keine?« bemerkte dieser Spezialkollege. »Gewiss hat er eine Tradition, und das ist seine eigene. Seit 45 Jahren malt er immer denselben Christus und bereist als Kunst, aber auch fast schon als Kirchenfanatiker die ihm unterstellten Provinzen, so dass man betreffs seiner beinahe sagen kann, predigt sein Christus aller Orten, ist aber darum nicht schöner geworden.« »Melusine, du darfst so nicht weitersprechen«, unterbrach hier Armgard. »Sie wissen übrigens, Herr von Stechlin, wie es hier steht und dass ich meine ältere Schwester, die mich erzogen hat, hoffentlich gut, jetzt nachträglich mitunter meinerseits erziehen muss.« Damit reichte sie Melusine die Hand. »Eben erst ist er fort, der arme Professor, und jetzt schon so schlechte Nachrede. Welchen Trost soll sich unser Freund Stechlin daraus schöpfen? Er wird denken, heute dir, morgen mir.« »Du sollst in allem recht haben, Armgard, nur nicht in diesem letzten. Schließlich weiß doch jeder, was er gilt, ob er geliebt wird oder nicht, vorausgesetzt, dass er ein Gentleman und nicht ein Gigerl ist. Aber Gentleman, da habe ich wieder die Einhakeöse für England. Das Schönheitskapitel ist erledigt, war ohnehin nur Caprice. Von all dem anderen aber, das schließlich doch wichtiger ist, wissen wir noch immer so gut wie gar nichts. Wie war es im Tower? Und habe ich recht behalten mit Traitor's Gate? Nur in einem Punkt, Gräfin. In ihrem Misstrauen gegen meine Fantasie, die versagte da total. Wenn es nicht doch vielleicht an der Sache selbst, also an Traitor's Gate, gelegen hat. Denn an einer anderen Stelle konnte ich mich meiner Fantasie beinahe berühmen und am meisten da, wo, wie mir übrigens nur zu begreiflich, auch Sie persönlich mit so viel Vorliebe geweilt haben. Und welche Stelle war das? Waltham Abbey. Waltham Abbey. Aber davon weiß ich ja gar nichts. Waltham Abbey kenne ich nicht. Kaum dem Namen nach. Und doch weiß ich bestimmt, dass mir Ihr Herr Papa gerade am Abend vor meiner Abreise sagte, das muss Melusine wissen. Die weiß ja dort überall Bescheid und kennt, glaube ich, Waltham Abbey besser als Treptow oder Stralau. »So bilden sich Renommees«, lachte Melusine. »Der Papa hat das auf gut Glück hingesagt, hat bloß ein beliebiges Beispiel herausgegriffen und nun diese Tragweite.« »Lassen wir das aber und sagen Sie mir lieber, was ist Waltham Abbey und wo liegt es?« »Es liegt ganz in der Nähe von London, und ist eine Nachmittagsfahrt, etwa wie wenn man das Mausoleum in Charlottenburg besucht oder das in der Potsdamer Friedenskirche. Hat es denn etwas von einem Mausoleum? Ja und nein. Der Denkstein fehlt, aber die ganze Kirche kann als ein Denkmal gelten. Als ein Denkmal für wen? Für den, den Editha Schwanenhals auf dem Schlachtfelde von Hastings suchte. Für denselben. Ich habe während meiner Londoner Tage das Bild von Horace Vernet gesehen, das den Moment darstellt, wo die schöne Col de Cygne zwischen den Toten umherirrt. Und ich erinnere mich auch, dass zwei Mönche neben ihr herschritten. Aber weiter weiß ich nichts. Und am wenigsten weiß ich, was daraus wurde. Was daraus wurde, das ist eben der Schlussakt des Dramas. Und dieser Schlussakt heißt Walton Abbey. Die Mönche, deren Sie sich erinnern und die daneben Editha herschritten, das waren Walton Abbey-Mönche. Und als sie schließlich gefunden hatten, was sie suchten, legten sie den König auf dichtes Baumgezweig und trugen ihn den weiten Weg bis nach Walton Abbey zurück. Und da begruben sie ihn. Und die Stätte, wo sie ihn begruben, die haben sie besucht. Nein, nicht sein Grab, das existiert nicht. Man weiß nur, dass man ihn dort überhaupt begrub. Und als ich da, die Sonne ging eben unter, in einem uralten Lindengange stand, zwischen Grabsteinen links und rechts, und das Abendläuten von der Kirche her begann, da war es mir, als käme wieder der Zug mit den Mönchen den Lindengang herauf. Und ich sah Editha und sah auch den König, obwohl ihn die Zweige halb verdeckten. Und dabei, wenn auch eigentlich der Papa schuld ist und nicht Sie, Gräfin, gedachte ich ihrer in alter und neuer Dankbarkeit. Und dass Sie mich besiegt haben. Aber das sage nur ich. Sie sagen es natürlich nicht, denn Sie sind nicht der Mann, sich eines Sieges zu rühmen, noch dazu über eine Frau. Walton Abbey kenne ich nun, sagte Melusine, und an Ihre Fantasie glaube ich von heute an, trotzdem Sie mich mit Traitor's Gate im Stich gelassen. Dass Sie nebenher noch, und zwar Armgard zu Ehren, in Martins Le Grand waren, dessen bin ich sicher. Und ebenso, dass Sie Papas einzige Forderung erfüllt und der Kapelle Heinrichs des Siebten Ihren Besuch gemacht haben, diesem Wunderwerk der Tudors. Welchen Eindruck hatten Sie von der Kapelle? Den denkbar großartigsten. Ich weiß, dass man die herabhängenden Trichter, die Sie Tromben nennen, unschön gefunden hat. Aber ästhetische Vorschriften existieren für mich nicht. Was auf mich wirkt, wirkt. Ich konnte mich nicht satt sehen daran. Trotzdem, das Eigentlichste war doch noch wieder ein anderes und kam erst, als ich da zwischen den Sarkophagen der beiden feindlichen Königinnen stand. Ich wüsste nicht, dass etwas je so beweglich und eindringlich zu mir gepredigt hätte wie gerade diese Stelle. Und was war es, was sie da so bewegte? Das Gefühl, zwischen diesen beiden Gegensätzen pendelt die Weltgeschichte. Zunächst freilich scheinen wir da nur den Gegensatz zwischen Katholizismus und Protestantismus zu haben. Aber weit darüber hinaus, weil nicht an Ort und Zeit gebunden, haben wir bei tiefergehender Betrachtung den Gegensatz von Leidenschaft und Berechnung, von Schönheit und Klugheit. Und das ist der Grund, warum das Interesse daran nie ausstirbt. Es sind große Typen, diese feindlichen Königinnen. Beide Schwestern schwiegen. Dann sagte Melusine, der daran lag, wieder ins Heitere hinüberzulenken, »Und nun, Armgard, sage, für welche von den beiden Königinnen bist du?« »Nicht für die eine und nicht für die andere. Nicht einmal für beide. Gewiss sind es Typen. Aber es gibt andere, die mir mehr bedeuten. Und um es kurz zu sagen, Elisabeth von Thüringen ist mir lieber als Elisabeth von England. Andern leben und der Armut das Brot geben. Darin allein ruht das Glück. Ich möchte, dass ich mir das erringen konnte. Aber man erringt sich nichts. Alles ist Gnade.« »Du bist ein Kind«, sagte Melusine, während sie sich mühte, ihrer Bewegung Herr zu werden. »Du wirst noch unter den Linden für Geld gezeigt werden. Auf der einen Seite die Mädchen von Dahomey, auf der anderen du.« Stechlin ging. Armgard gab ihm das Geleit bis auf den Korridor. Es war eine Verlegenheit zwischen beiden, und Woldemar fühlte, dass er etwas sagen müsse. »Welche liebenswürdige Schwester Sie haben!« Armgard errötete. »Sie werden mich eifersüchtig machen.« »Wirklich kommt es?« »Vielleicht.« »Gute Nacht.« Eine halbe Stunde später saß Melusine neben dem Bett der Schwester und beide plauderten noch. Aber Armgard war einsilbig, und Melusine bemerkte wohl, dass die Schwester etwas auf dem Herzen habe. »Was hast du, Armgard? Du bist so zerstreut, so wie abwesend.« »Ich weiß es nicht, aber ich glaube fast...« »Nun was?« »Ich glaube fast, ich bin verlobt.« Und was die jüngere Schwester der Älteren zugeflüstert hatte, das wurde wahr. Und schon wenige Tage nach diesem ersten Wiedersehen waren Armgard und Woldemar Verlobte. Der alte Graf sah einen Wunsch erfüllt, den er seit langem gehegt, und Melusine küsste die Schwester mit einer Herzlichkeit, als ob sie selber die Glückliche wäre. »Du gönnst ihn mir doch.« »Ach, meine liebe Armgard«, sagte Melusine, »wenn du wüsstest. Ich habe nur die Freude. Du hast auch die Last.« An demselben Abende noch, wo die Verlobung stattgefunden hatte, schrieb Woldemar nach Stechlin und nach Wutz. Der eine Brief war so wichtig wie der andere, denn die Tante Domina, deren Missstimmung so gut wie gewiss war, musste nach Möglichkeit versöhnlich gestimmt werden. Freilich blieb es fraglich, ob es glücken würde. Zwei Tage später waren die Antwortbriefe da, von denen diesmal der Wutzer Brief über den Stechliner siegte, was einfach daran lag, dass Woldemar von Wutz her nur Ausstellungen, von Stechlin her nur Entzücken erwartet hatte. Das traf nun aber beides nicht zu. Was die Tante schrieb, war durchaus nicht so schlimm. Sie beschränkte sich auf Wiederholung der schon mündlich von ihr ausgesprochenen Bedenken. Und was der Alte schrieb, war nicht so gut oder doch wenigstens nicht so der Situation angepasst, wie es Woldemar gewärtigte. Natürlich war es eine Beglückwünschung, aber doch mehr noch ein politischer Exkurs. Dubslav litt als Briefschreiber daran, gerne bei Nebensächlichkeiten zu verweilen und gelegentlich über die Hauptsache wegzusehen. Er schrieb: »Mein lieber Woldemar, die Würfel sind nun also gefallen. Früher hieß es, alea jacta est, aber so altmodisch bin ich denn doch nicht mehr. Und da zwei Sechsen oben aufliegen, kann ich nur sagen, ich gratuliere. Nach dem Gespräch übrigens, das ich am 3. Oktober morgens mit dir führte, während wir um unseren Stechliner Springbrunnen herumgingen, seit drei Tagen springt er nicht mehr, wahrscheinlich werden die Mäuse das Röhrenwerk angeknabbert haben, seit jenem Oktobermorgen hab ich sowas erwartet. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Du wirst nun also Karriere machen. Glücklicherweise zunächst durch dich selbst und dann allerdings auch durch deine Braut und deren Familie. Graf Barbie mit Rübenboden im Magdeburgischen und mit Mineralquellen im Graubündischen. Höher hinauf geht es kaum. Du müsstest dich denn bis ins Katzlersche verirren. Armgard ist auch schon viel, aber Ermintrud doch mehr. Und für den armen Katzler jedenfalls zu viel. Ja, mein lieber Woldemar, du kommst nun also zu Vermögen und Einfluss und kannst die Stechlins wieder raufbringen. Gestern war Baruch Hirschfeld hier und in allem willfährig. Die Juden sind nicht so schlimm, wie manche meinen. Und wenn du dann hier einziehst und statt der alten Karte sowas im Chateau-Stil bauen lässt und vielleicht sogar eine Fasanenzucht anlegst, sodass erst der Post Stefan und dann der Kaiser selbst bei dir zu Besuch kommen kann, ja, dann kannst du möglicherweise selbst das erreichen, was dein alter Vater, weil Feilenhauer Torgelow mächtiger war als er, nicht erreichen konnte, den Einzug ins Reichshaus mit dem freien Blick auf Kroll. Mehr kann ich in diesem Augenblick nicht sagen, auch meine Freude nicht höher spannen, und in diesem relativen Ruhigbleiben empfinde ich zum ersten Mal eine gewisse Familienähnlichkeit mit meiner Schwester Adelheid, deren Glaubensbekenntnis im Letzten darauf hinausläuft, Kleinadel über Hochadel, Junker über Graf. Ja, ich fühle deinen Gräflichkeiten gegenüber, wie sich der Junker ein bisschen in mir regt. Die reichen und vornehmen Herren sind doch immer ganz eigene Leute, die wohl Fühlung mit uns haben, unter Umständen auch suchen, aber das Fühlung halten nach oben ist ihnen schließlich doch viel, viel wichtiger. Es heißt wohl immer, wir Kleinen, wir machten alles und könnten alles, aber bei Lichte besehen ist es bloß das Alte. Du glaubst zu schieben und du wirst geschoben. Glaube mir, Woldemar, wir werden geschoben. Und sind bloß Sturmbock. Immer dieselbe Geschichte wie mit Protz und Proletarier. Die Proletarier, wie sie noch echt waren, jetzt mag es wohl anders damit sein, waren auch bloß immer dazu da, die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Aber ging es dann schief, dann wanderte Bruder Habenichts nach Spandau und Bruder Protz legte sich zu Bett. Und mit Hochadel und Kleinadel ist es beinahe ebenso. Natürlich heiratet eine Ermintrud mal einen Katzler. Aber eigentlich äugt sie doch mehr nach einem Stuart oder Vasa, wenn es deren noch gibt. Wird aber wohl nicht mehr. Entschuldige diesen Herzenserguss, dem du nicht mehr Gewicht beilegen musst, als ihm zukommt. Es kam mir das alles so von ungefähr in die Feder, weil ich gerade heute wieder gelesen habe, wie man einen von uns, der durch Eintreten eines Ippe-Büchsenstein hätte gerettet werden können, schändlich im Stich gelassen hat. Ippe-Büchsenstein ist natürlich nur Begriff. Alles in allem, ich habe zu dir das Vertrauen, dass du richtig gewählt hast und dass man dich nicht im Stich lassen wird. Außerdem, ein richtiger Merker hat Augen im Kopf und ist beinahe so helle wie ein Sachse. Wie immer dein alter Vater Dubslav von Stechlin. Es war Ende November, als Woldemar diesen Brief erhielt. Er überwand ihn rasch und am dritten Tag las er alles schon mit einer gewissen Freudigkeit. Ganz der Alte, jede Zeile voll Liebe, voll Güte, voll Schnurrigkeiten. Und eben diese Schnurren, trafen sie nicht eigentlich auch den Nagel auf den Kopf? Sicherlich. Was aber das Beste war, so sehr das alles im Allgemeinen passen mochte, auf die Barbies passte so gut wie nichts davon. Die waren doch anders. Die suchten nicht Fühlung nach oben und nicht nach unten. Die marchandierten nicht mit links und nicht mit rechts. Die waren nur Menschen. Und dass sie das sein wollten, das war ihr Glück und zugleich ihr Hochgefühl. Woldemar sagte sich denn auch, dass der Alte, wenn er sie nur erst kennengelernt haben würde, mit fliegenden Fahnen ins barbische Lager übergehen würde. Der alte Graf, Armgard und vor allem Melusine, die war genau das, was der Alte brauchte, wobei ihm das Herz aufging. Den Weihnachtsabend verbrachte Woldemar am Kronprinzenufer. Auch Wrschowitz und Cujacius, von denen jener natürlich unverheiratet, dieser wegen beständiger Streiterei von seiner Frau geschieden war, waren zugegen. Cujacius hatte gebeten, ein Krippentransparent malen zu dürfen, was denn auch, als es erschien, auf einen Nebentisch gestellt und allseitig bewundert wurde. Die drei Könige waren Porträts, der alte Graf, Cujacius selbst und Wrschowitz als Mohrenkönig, letzterer trotz Wollhaar und aufgeworfener Lippe von frappanter Ähnlichkeit. Auch in der Maria suchte man nach Anlehnungen und fand sie zuletzt. Es war Lizzi, die wie so viele Berliner Kammerjungfern einen sittig verschämten Ausdruck hatte. Nach dem Tee wurde musiziert und Wrschowitz spielte, weil er dem alten Grafen eine Aufmerksamkeit zu erweisen wünschte, die Polonaise von Oginski, bei deren erster nunmehr um 70 Jahre zurückliegender Aufführung, einem alten On dit zufolge, der polnisch-gräfliche Komponist im Schlussmomente sich erschossen haben sollte. Natürlich aus Liebe. »Brav, brav«, sagte der alte Graf, und war, während er sich beinahe überschwänglich bedankte, so sehr aus dem Häuschen, dass Wrschowitz schließlich schelmisch bemerkte, »Den Piff-Paff-Schluss muss ich mir versagen, Herr Graf. Trotzdem, meine Verehrung«, Blick auf Armgard, »sehr groß ist, fast so groß wie die Verehrung des Herrn Grafen vor Graf Oginski.« So verlief der Heiligabend. Schon vorher war man übereingekommen, am zweiten Feiertag zu dritt einen Ausflug nach Stechlin zu machen, um dort die künftige Schwiegertochter dem Schwiegervater vorzustellen. Noch am Christabend selbst, trotzdem Mitternacht schon vorüber, schrieb denn auch Woldemar einige Zeilen nach Stechlin hin, in denen er sich samt Braut und Schwägerin für den zweiten Feiertagabend anmeldete. Rechtzeitig trafen Woldemars Zeilen in Stechlin ein. »Lieber Papa, wir haben vor, am zweiten Feiertage mit dem Spätnachmittagszuge von hier aufzubrechen. Wir sind dann um 7 auf dem Granseer Bahnhof und um 9 oder nicht viel später bei dir. Armgard ist glücklich, dich endlich kennenzulernen. Den kennenzulernen, den sie seit langem verehrt. Dafür, mein lieber Papa, habe ich Sorge getragen. Graf Barbie, der nicht gut bei Wege ist, was ihn hindert mitzukommen, will dir angelegentlich empfohlen sein.« Desgleichen Gräfin Ghiberti, die uns als Dame d'Honneur begleiten wird. Armgard ist in Furcht und Aufregung wie vor einem Examen. Sehr ohne Not kenne ich doch meinen Papa, der die Güte und Liebe selbst ist. Wie immer, dein Woldemar. Engelke stand neben seines Herrn Stuhl, als dieser die Zeilen halblaut, aber doch in aller Deutlichkeit vorlas. »Na, Engelke, was sagst du dazu?« »Tja, was soll ich dazu sagen?« »Es ist ja doch, was man so eine gute Nachricht nennt.« »Natürlich ist es eine gute Nachricht. Aber hast du noch nicht erlebt, dass einen gute Nachrichten auch genieren können?« Gnädiger Herr, ich kriege keine. Na, dann sei froh. Dann weißt du nicht, was gemischte Gefühle sind. Sieh, ich habe jetzt gemischte Gefühle. Da kommt nun mein Woldemar, das ist gut. Und da bringt er seine Braut mit, das ist wieder gut. Und da bringt er seine Schwägerin mit, und das ist wahrscheinlich auch gut. Aber die Schwägerin ist eine Gräfin mit einem italienischen Namen, und die Braut heißt Armgard, was doch auch schon sonderbar ist. Und beide sind in England geboren, und ihre Mutter war aus der Schweiz, von einer Stelle her, von der man nicht recht weiß, wozu sie gehört, weil da alles schon durcheinander geht. Und überall haben sie Besitzungen, und Stechlin ist doch bloß eine Karte. Sieh, Engelke, das ist genierlich und gibt das, was ich gemischte Gefühle nenne. Nun ja, nun ja. Und dann müssen wir doch auch repräsentieren. Ich muss Ihnen doch irgendeinen Menschen vorsetzen. Ja, wen soll ich Ihnen vorsetzen? Viel ist hier nicht. Da hab ich Adelheiden. Natürlich, die muss ich einladen. Und sie wird auch kommen, trotzdem Schnee gefallen ist. Aber sie kann ja einen Schlitten nehmen. Vielleicht ist ihr Schlitten besser als ihr Wagen. Gott, wenn ich an das Verdeck denke mit der großen Lederflicke, da wird mir auch nicht besser. Und dabei denkt sie, sie ist was. Was am Ende auch wieder gut ist. Denn wenn der Mensch erst denkt, es ist gar nichts mit ihm, dann ist es auch nicht. Und dann, ja, Herr, sie ist ja doch eine Domina und hat einen Rang. Und ich habe auch mal gelesen, sie sei eigentlich mehr als ein Major. Na, jedenfalls ist sie mehr als ihr Bruder. So ein vergessener Major ist ein Jammer. Aber Adelheid selbst so auf den ersten Anhieb ist auch bloß so. Wir müssen jedenfalls noch wen dazu haben. Ich schlage was vor. Baron Betz und der alte Zühlen, die Besten sind, die wohnen zu weit ab. Und ich weiß nicht, seit wir die Eisenbahnen haben, laufen die Pferde schlechter, oder es kommt einem bloß so vor. Also die guten Nummern fallen aus. Und da sind wir denn wieder bei Gundermann. Ach, nee, der Herr, den nicht. Und er soll ja auch so zweideutig sein. Unke hat es mir gesagt. Unke hat freilich immer das Wort zweideutig, aber es wird wohl stimmen. Und dann die Frau Gundermann. Das ist eine richtige Berlinsche. Verlass ist auf ihn nicht und auf ihr nicht. Ja, Engelke, du sollst mir helfen, machst es bloß noch schlimmer. Wir könnten es mit Katzler versuchen, aber da ist das Kind krank und vielleicht stirbt es. Und dann haben wir natürlich noch unseren Pastor, nur der ginge. Bloß, dass er immer so still da sitzt, wie wenn er auf den Heiligen Geist wartet. Und mitunter kommt er, aber noch öfter kommt er nicht. Und solche Herrschaften, die daran gewöhnt sind, dass einer in einem Wort was Feines sagt, ja, was sollen die mit unserem Lorenzen? Er ist ein Schweiger. Aber er schweigt doch immer noch besser, als die Gundermannsche redet. Das ist richtig. Also Lorenzen. Und vielleicht, wenn das Kind sich wieder erholt, auch Katzler. Ein Schelm gibt mehr, als er hat. Und dann, Engelke, solche Damen, die überall rum in der Welt waren, da weiß man nie, wie der Hase läuft. Es ist möglich, dass sie sich für Krippenstapel interessieren. Oder, höre, da fällt mir noch was ein. Was meinst du zu Coselleger? Den hatten wir ja noch nie. Nein, aber Not lehrt beten. Ich mache mir eigentlich nicht viel aus ihm. Indessen ist und bleibt er doch immer ein Superintendent. Und das klingt nach was. Und dann war er ja mit einer russischen Großfürstin auf Reisen. Und solche Großfürstin ist eigentlich noch mehr als eine Prinzessin. Also sprich mal mit Kluckhuhn, der soll einen Boten schicken. Ich schreibe gleich eine Karte. Katzler sagte ab oder ließ es doch unbestimmt, ob er kommen könne. Coselleger dagegen, was ein Glück war, nahm an. Und auch Schwester Adelheid antwortete durch den Boten, den Dubslav geschickt hatte, dass sie den zweiten Feiertag in Stechlin eintreffen und soweit wie dienlich und schicklich nach dem Rechten sehen würde. Adelheid war in ihrer Art eine gute Wirtin und stammte noch aus den alten Zeiten, wo die Damen bis zum Schlachten und Aalabziehen herunter alles lernten und alles konnten. Also nach dieser Seite hin entschlug sich Dubslav jeder Befürchtung. Aber wenn er sich dann mit einem Male vergegenwärtigte, dass es seiner Schwester vielleicht in den Sinn kommen könne, sich auf ihren Uradel oder auf die Vorzüge 600-jähriger märkischer Eingesessenheit zu besinnen, so fiel alles, was er sich in dem mit Engelke geführten Gespräch an Trost zugesprochen hatte, doch wieder von ihm ab. Ihm bangte vor der Möglichkeit einer seitens seiner Schwester aufgesetzten hohen Miene wie vor einem Gespenst und desgleichen vor der Kostümfrage. Wohl war er sich, ob er nun seine rote Landstandsuniform oder seinen hochkragigen schwarzen Frack anlegte, seiner eigenen altmodischen Erscheinung voll bewusst. aber nebenher, was seine Person anging, doch auch wieder mit einer gewissen Patriarchalität. Einen gleichen Trost konnte dem äußeren Menschen seiner Schwester Adelheid nicht entnehmen. Er wusste genau, wie sie kommen würde. Schwarzes Seidenkleid, Rüsche mit kleinen Knöpfelchen oben und die 7 Kurfürstenbrosche. Was ihn aber am meisten ängstigte, war der Moment nach Tisch, wo sie, wenn sie sich einigermaßen behaglich zu fühlen anfing, ihre Wutzer-Gesamtchaussüre auf das Kamingitter zu stellen und die Wärme von unten her einzusaugen pflegte. Gleich nach 7 trafen Woldemar und die barbischen Damen auf dem Granseer Bahnhof ein und fanden Martin und den Stechlinschen Schlitten vor. Letzterer insoweit ein Prachtstück, als er ein richtiges Bärenfell hatte, während andererseits Geläut und Schneedecken und fast auch die Pferde mehr oder weniger zu wünschen übrig ließen. Aber Melusine sah nichts davon und Armgard noch weniger. Es war eine reizende Fahrt. Die Luft stand und am stahlblauen Himmel oben blinkten die Sterne. So ging es zwischen den eingeschneiten Feldern hin, und wenn ihre Kappen und Hüte hier und dort in herniederhängenden Zweige streiften, fielen die Flocken in ihren Schlitten. In den Dörfern war überall noch Leben, und das Anschlagen der Hunde, das vom nächsten Dorf her beantwortet wurde, klang übers Feld. Alle 3 Schlitteninsassen waren glücklich, und ohne dass sie viel gesprochen hätten, bogen sie zuletzt eine weite Kurve machend in die Kastanienallee ein, die sie nun rasch über Dorfplatz und Brücke fort bis auf die Rampe von Schloss Stechlin führte. Dubslav und Engelke standen hier schon im Portal und waren den Damen beim Aussteigen behilflich. Beim Eintritt in den großen Flur war für diese das Erste, was sie sahen, ein mächtiger, von der Decke herabhängender Mistelbusch. Zugleich schlug die Treppenuhr, deren Hippen man wie verwundert und beinahe verdrießlich auf die fremden Gäste herniedersah. Viele Lichter brannten, aber es wirkte trotzdem alles wie dunkel. Woldemar war ein wenig befangen, Dubslav auch. Und nun wollte Armgard dem Alten die Hand küssen. Aber das gab diesem seinen Ton und seine gute Laune wieder. »Umgekehrt wird ein Schuh draus. Und zuletzt ein Pantoffel«, lachte Melusine.